sag's dir. Du bist der ewige Pfeil in meinem Brustkorb. Dein Name ist für mich ein heiliges Wort. Deine Briefe sind für mich die heilige Schrift. Deine Augen sind für meinen Kopf Rattengift. Deine Pheromone kneten meinen Verstand. Ich habe deine Briefe im Ofen verbrannt. Ich habe deinen Pfeil aus meiner Brust gezogen. Ich habe dich, um uns zu retten, angelogen. Ich will dein Gesicht schänden und mich an dir rächen. Nie wieder wirst du unseren Liebesschwur brechen. Ich will meine Eingeweide an deine Tür kleben. Will dir meinen Schmerz ganz persönlich übergeben. Und wenn du dann weinst, will ich dich festhalten. Mein Rücken sei dein Panzer gegen alle Gewalten. Ich zerbreche deinen Körper und töte deine Lust. Dann weißt du, wofür du mir dankbar sein musst. Und du musst gehorchen, wenn ich deine Bibel schreibe. Du sollst nicht begehren deines nächsten Unterleibe. Du sollst nicht stehlen deines nächsten Schmerz. Deine Sakramente sind der Pfeil und das Herz. Friss mein Gehirn und zerbeiß meine Kraft. Trinke mein Blut und schluck meinen Saft. Befrei meinen Körper, bevor ich mich quäle. Bitte kämpfe in der Hölle für meine Seele. Ich bin so stark, dass ich für dich zu schwach bin. Es gibt kein Bier, wenn ich alleine in der Nacht bin. Bitte gib mir, bevor der Kugelblitz mich trifft, deine himmelblaue Träne von deinem Rattengift. Hast du mich erlöst, dann will ich dich knechten. Werd mit Erzengeln um deine Seele fechten. Und bist du in der Hölle und nichts kann dich stoppen, werde ich dich erbarmungslos in den Himmel poppen. Was sagst du nun, ha? Zeit verrinnt so schnell. Jeder Moment mit dir ist zu schnell verronnen. Will nur verlieren, denn dann hab ich gewonnen. Ich lass dich sadistisch mein Schicksal losziehen. Entweder krieg ich dich oder nehme Heroin. Und krieg ich dich, kriegst du mich und wir haben uns beide. Du kriegst meinen Schwanz und ich krieg deine Scheide. Du wirst meine Sklavin, sitzt neben meinem Throne. Dein Rattengift macht dich zur Göttin und mich zur Drohne. Dann werd ich deinen Willen bis zur Unkenntlichkeit dämpfen. Und wehrst du dich, musst du endlich mit mir kämpfen. Und ich lass dich nicht gewinnen, nein, ich setze alles ein. Wir werden zusammen der schlimmste Albtraum sein. Ich lecke deinen Kitz. Wenn du kommst, hast du verloren. Flüsterst du mir unfaire Worte in die Ohren. Dann stech ich dich, bis du zu viel von mir weißt. Gebe dir das Licht, bis du nach allem schreist. Dann frisst du mein Gehirn und zerbeißt meine Kraft. Trinkst mein Blut und schluckst meinen Saft. Befreist meinen Körper, bevor ich mich quäle. Kämpfst in der Hölle für meine Seele. Und ich geh in den Himmel und versuche mein Glück. Kauf mit meiner Zeit deine Seele zurück. Hol Licht heraus, wo immer du steckst. Werde nur noch schlafen, wenn du mich wächst. Und wenn wir eines Tages aufeinander liegen, wirst du das endlich glauben? Menschen können fliegen. Poppen ist der Weg und der Orgasmus das Ziel. Die Flucht und der Kampf bilden unser Liebesspiel. Da gibt es kein Ego, kein Ich und kein Wir. Kein Sinn, kein Gott und keine Hoffnung im Hier. Da ist kein Himmel, nach dem Tod kein Ziel in Sicht. Alles, was ich weiß, ist im Rattengift ist Licht. Im Rattengift ist Licht. Sieh in mein Gesicht. Siehst du es nicht? Im Rattengift ist Licht.